für das La. Drop den ersten Part und damit mein ich nicht die Hook, sondern die Wichs in deinem Darm. Dünndarm, Dickdarm, alles muss bespritzt sein. Du willst mich ficken, doch dein Cock ist ein Witzline. In mein Anus, da passt dein ganzes Schiff rein. Und Juicy Gay hat ein Pint, aber leider inside. Ich sag ihm, dass er die Cobra an mir reiben soll. Und als Belohnung landet in meinem Gesicht das weiße Gold. Scheiß auf Codein, das einzige, was hilft, wenn man Husten hat, ist ne dicke Ladung Bubensaft. Schwul sein ist gay, meine Outfits, die sind ständig hin. Alles Weiße, das ich trage, war mal all black everything. Klar, dann wir sind high und bis dann durch das Gay. Essen Young, Hot Tassler und Juicy Gay. Klar, sagen wir sind fly und wir lehnen in der Hood. Wir sind kein Magazin, aber all good. Klar, sagen wir sind high und bis dann durch das Gay. Essen Young, Hot Tassler und Juicy Gay. Klar, sagen wir sind fly und wir lehnen in der Hood. Wir sind kein Magazin, aber all good. All die Hater sagen, ich bin ein Faker. Doch wenn ich komm, läufst du gelb lila an wie ein Laker. Die dumme Hau hängt mir am Sack. Ich streiche ab wie der Pizza von Young Thug. Smoke um die Kusch, für mich bisschen einsam. Du findest mich ziemlich süß, bis ich dich einsam. Alle Dudes ficken hart mit mir. Sag kein Quatschwort und die ficken hart mit dir. Als meine Hobbys kam, bist du gleich gemäß. Da sagt du bist ein Nudeln, so du hast seiche Käse. Ich bin der Trap Gator. Dumme Toast geht zur Seite, ich bin süßer als ein Pummelhof. Klar, sagen wir sind high und bis dann durch das Gay. Essen Young, Hot Tassler und Juicy Gay. Klar, sagen wir sind fly und wir lieben in der Hood. Wir sind kein Magazin, aber all good. Klar, sagen wir sind high und bis dann durch das Gay. Essen Young, Hot Tassler und Juicy Gay. Klar, sagen wir sind fly und wir lieben in der Hood. Wir sind kein Magazin, aber all good.